Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet! Siehe, ich komme bald. Es wird sein, wie es zu den Zeiten Noahs war. Sie aßen und sie tranken, sie freiten und ließen sich frei.